chuva viste vas que yo. Warte ein anderer und du musstest zu ihm gehen, aber dass ich nicht vergessen kann, oh, das musst du doch verstehen.